WDR 5 Erlebte Geschichten. Wolf von Fabeck, 1935 in Würzburg geboren, erlebte als Kind in den Bombennächten im Keller, was es bedeutet, wenn der Strom ausfällt. Seither ließ den gelernten Maschinenbauingenieur nicht los, wie Energie gewonnen werden könnte, ohne die Umwelt zu belasten. Zum Beispiel tüftelte er so lange, bis die Küchenmaschine seiner Frau mit Sonnenenergie angetrieben werden konnte. Das war vor 30 Jahren. Und Wolf von Fabeck gründete, auch als Reaktion auf Tschernobyl, im November 1986 den Aachener Solarenergieförderverein. Die ersten Erinnerungen an fehlende Energie habe ich aus der Kriegszeit. Wir saßen im Luftschutzkeller, es fielen wohl Bomben. Und dann wurde das Licht dunkler. Das war schon recht unheimlich und ich merkte, da fehlt was. Außerdem hatten wir natürlich Angst. Ich war 9 Jahre alt. Mein Vater hat es damals geschafft, uns noch aus dem Würzburg, das damals noch nicht völlig zerstört, sondern nur leicht angebombt war, hat er uns weggeholt. Und wir sind dann auf verschlungenen Wegen bis nach Schleswig-Holstein gekommen. Wir fuhren dort, und das war die nächste Energieerfahrung, die ich gemacht habe, mit einem Lastwagen mit Holzantrieb. Der Lastwagen hatte einen Verbrennungsofen und da wurde dann unten Holz reingesteckt und irgendwie angezündet. Und mit diesen brennbaren Gasen fuhr dann der Lastwagen. Und das Tanken geschah in der Weise, dass wir irgendwo, wo noch Holz rumlag, anhielten und mit Holz nachgetankt haben. Damals war es für mich ein sehr tolles Erlebnis, mit Holz zu fahren. Sehr viel später dann bin ich ins Studium gekommen als Maschinenbauer. Ich habe dann an einer Fachhochschule unterrichtet. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich die ersten Zweifel an der Energieversorgung bekam. Das war im Jahr 1984. Da war ich zu einem Urlaub auf der Insel Baltrum und stellte nach einer stürmischen Nacht fest, dass auf der Insel sämtliche Pflanzen, die dem Wind ausgesetzt waren, schleimig schwarz verformt waren. Es sah ziemlich verheerend aus und hat mich damals sehr beunruhigt. Ich habe dann angefangen, nachzufragen. Die Behörden waren ahnungslos. Ich wollte es aber wissen. Und nachdem ich ja nun ein Vollstudium hatte, mit naturwissenschaftlichem Hintergrund, sagte ich mir, das muss rauszukriegen sein. Da muss etwas mit dem Wind gekommen sein. Und nach sehr langen Recherchen bin ich auf den Verdacht gestoßen, dass es etwas zu tun haben könnte mit der Verbrennung von chlorierten Kohlenwasserstoffen auf See. Es gab damals einige Tankschiffe, die umgebaut worden waren, um chlorierte Kohlenwasserstoffe verbrennen zu können. Diese Verbrennungsschiffe wurden in Rotterdam befüllt und da drauf war... Ich meine Lektüre auf, ich meine die Pflichtlektüre. Im Augenblick Hampels Körpervolumina und ihre Relation zur Hypophysengröße. Das macht ja nichts. Was ist das mit der Bazillophobie? Du hast doch 2 Therapien deswegen hinter dir. Die Wechselbäder, die Sodakur, die Traubendiät. Ich fürchte auch die Leute. Ich meine die Hände der Leute oder ihre Haut. Die Berührung, ihren Mundgeruch, ihre Speicheltröpfchen beim Sprechen. Hey, Gittigitt. Immer davon ausgehend, wie sehr sich der andere vor meinen Berührungen, meinen Bazillen, meinem Mundgeruch oder den Speicheltröpfchen beim Sprechen fürchtet. Sie haben dich hoffentlich in Behandlung. Ich kann nie weiter als bis Sigma, Eigenreferenz der Organe nach meinem System. Oh, lass deine Systeme beiseite. Sie langweilen die arme Odile. Was ist das für eine Sache mit deinen Organen? Sie sprechen manchmal, die Organe. Was zum Teufel? Sie sprechen? Wer oder was spricht? Bist du verrückt geworden? Nur auf ihre herabgesetzte Weise. Gemäß dem Grad ihrer Beschädigung, lieber Onkel. Sie äußern eben ihren Unwillen. Sie klagen ein bisschen. Sie lamentieren oder zitieren. Leider ohne Register oder Index. Mein lieber Neffe, das ist nichts als der Mangel an Arbeit. Zu viel Selbstbeobachtung. Derlei schadet dem Geist. Das ist nichts als Weltflucht. Mein Gott, wenn ich noch könnte. Vielleicht will ich nicht mehr. Vor 10 Jahren haben mich diese Tittenbilder noch... Tittenbilder? Nackte Damen in Posen. Aber jetzt ist alles sozusagen in einem sanften Finalstadium. Da kommt nichts mehr. Und jeden Tag ein Gramm weniger. Macht die Briefwagen nicht kaputt. Geht fort, lasst mich allein. Ich will ein schmutziges Buch lesen und diesen Unsinn vergessen. Stelle dir ein Bild des Kranken oder falls du selbst krank bist, deiner selbst vor, das ihn bei guter Gesundheit zeigt. Sehe ihn als Menschen, der Verbindung mit Gott hat und seiner Liebe und Güte teilhaftig wird. Bete für deinen Arzt. Unser Bewusstsein mag befangen sein in Krankheit und Tod. Doch 9/10 unseres Geistes bestehen aus dem Unterbewusstsein. Bestehen aus dem Unterbewusstsein. Lassen Sie die Zeichen sprechen. Die Zeichen sprechen für sich. Bei Ihnen sprechen sie im Chor. Öffnen Sie mir Ihre Augen. Die mit Recht oder nicht zu Unrecht Spiegel der Seele genannt werden. Schauen Sie mich an. Fixieren Sie, ungeniert. Richtig so, richtig. Hypertonika, das dachte ich mir. Denken Sie immer an Ihr Körpervolumen im Verhältnis zur Hypophysengröße. Die meisten Menschen lassen diese Tatsache außer Acht. Der Mensch lenkt, der Körper denkt. Sie essen zu viel, sie trinken zu viel. Das Eiweiß, die Kohlenhydrate, die Fette und der Alkohol. Salzarme, überwiegend vegetarische Trockenkost. Das ist nicht allein Geschlechtsgenuss. Machen wir uns nichts vor. Alkohol und Geschlechtsgenuss sind unsere kardinalen Feinde. Man kohabitiert und dann trinkt man, um die Kohabitation zu vergessen. Hat man sie glücklich vergessen, kohabitiert man erneut ad libitum. Ursache dieser entsetzlichen Zirkulation ist die mangelhafte Reinigung. Für Sie speziell eignet sich die kochsalzfreie Diät nach Ellen. Flüssigkeitszufuhr braucht nicht verändert zu werden. Bei niedriger Salzzufuhr kann der Körper Wasser nicht mehr retinieren. Es sind insgesamt etwas über 20 zum Teil widersprüchliche Symptome. Der Arzt entscheidet, was ein Symptom ist. Wo kämen wir hin, wenn jeder Patient daherkäme und sagte, verehrter Herr Doktor, ich habe ein Symptom, ich bitte um Erläuterung, Interpretation, Fremdexploration. Nein. Patienten haben einen Körper und gegenüber dem Körper haben Patienten gewisse Gefühle oder Empfindungen, nicht mehr und nicht weniger. Und diesen Empfindungen sprechen gewisse Behauptungen, aber Behauptungen enthalten keine Daten und die Sinne der Patienten sind unverlässlich. Vertrauen, das ist's. Meine Herren, mein Herr Marum, meine Herren, schauen Sie mich an. Die Übergänge sind so fließend. Kein Wort, keine Silbe. Scham ist's nicht, was mich zurückhaltend macht. Einbildungen, sagen Sie? Vorstellungen? Ein Kleinwahn, eine Blödheit. Was ist das? Vergleichen Sie Ihre Hypothesen mit dem, was die Sinne liefern. Hochachtungsvoll. Du riechst schrecklich nach Eukalyptus. Eukalyptus? Du hast das Thermometer schon eine Stunde unter der Zunge. Diese niedlichen Koala-Bärchen, Kennst sie? Sie werden davon süchtig. 36,8. Ist das hoch oder niedrig? Wie man's nimmt. Weißt du, es ist ja nicht mehr im absoluten Sinn mein Organismus. Nein, wie furchtbar. Nicht mehr deiner? Vorhin. Da musste ich arrhythmisch atmen. Und herauskam, entlang am Thermometer, eine Art Stimme, die immer sagte, ich rieche nicht, was ich rieche. Es schien mir die Nase zu sein, oder ein anderes Organ am Kopf. Den Haaren traue ich keine Sprechfähigkeit zu, weil es sich um eine expansive Gruppe handelt. Wie war es bei diesem Dr. Harun? Marum. Marum. Wahrscheinlich ein Diätetiker. Bitte wie? Marum lehrt die richtige Ernährung und auch die vernünftige Lebensweise. Ich soll nicht mehr... Was sollst du nicht mehr? Trinken. Und weniger essen. Was hat er noch gesagt? Das Thermometer murmelt. Gib mir bitte den Alkohol. Ich möchte meine Hände wieder einreiben. Es liegen Bazillen und Viren in der Luft. Ist heute Mittwoch? Wo ist mein Corduan-Lederläppchen? Siehst du diese Vase auf dem Bord? Ja, sie gehört Onkel Navic. Sie ist aus Japan. Irgendwann wird sie sich erheben. Hast du deine Symptome, ich meine, Zeichen sagen können oder aufzählen? Ich meine, ein paar von ihnen oder die, nun, die schlimmsten? Leider nicht. Oh Gott, meine Kopfschmerzen. Er sprach die ganze Zeit. Er sprach unaufhörlich. Mein Rücken tut weh. Weshalb? Dr. Marum ist der Auffassung, dass die Abgabe von Samen Rückenmarksubstanzverluste nach sich zieht. Man wird bleich, die Haare fallen einem aus und man fühlt sich bedrückt oder verrückt. Man hat Angst vor Beschmutzungen aller Art, denen man im menschlichen Verkehr nicht entgehen kann. Man ängstigt sich vor Bazillen und Viren und muss weißdünne Handschuhe überziehen. Als fasste ich je Frauen an. Man hat Angst vor der Zeit nach 5 Uhr nachmittags, weil da die Welt plötzlich nach Urin riecht. Man reinigt mit 1000 Taschentüchern seine Zunge, als vergifte einen der private Speichel. Man muss sich alles aufschreiben, weil man es sonst vergisst. Man hat das Gefühl, von innen nach außen und außen nach innen allmählich zu verfaulen.